Die verbotene Frucht haben hier die Katalanen von La Folie besungen. Und jetzt haben wir sowas wie einen alten Bekannten auf der Kinoleinwand. Es wird zumindest feucht. Wir gehen ins Wasser. Keine Sorge, wir ertränken uns nicht. Es geht um Fische. Los geht's, wir müssen los! Nein, das ist verrückt! Wo genau willst du eigentlich hin? Zum Edelstein der Ostsee. Zum Juwel von Morro Bay, Kalifornien. Ja! Nein, Dori, Kalifornien liegt einmal quer durch den Ozean. Na, dann wollen wir mal los. Tja, dann wollen wir mal auch los. Es geht nämlich um einen Film, in dem ein Fisch unterwegs ist. Und wenn ich sage, das ist ein Film aus dem Hause Pixar, der jetzt in die Kinos kommt, dann werden sofort alle schreien, Findet Nemo 2. Anke Lewicke ist jetzt im Studio unsere Filmkritikerin. Es ist natürlich nicht Findet Nemo 2, aber wir denken 13 Jahre nach dem Erfolg von Findet Nemo sofort wieder dran. Und was passiert da in der Unterwasserwelt? Diesmal sind es nicht die Clownfische, die im Mittelpunkt stehen dieser Aktion, sondern ein Fisch namens Dory. Ja, Dory gab es ja auch schon, ne, in dem letzten Film. Das war ja eben, der dem Vater Marlin geholfen hat, den kleinen Sohnemann Nemo zu suchen. Und ich meine, diese Animationsfilme leben doch immer eigentlich von den Sidekicks, von diesen schrägen, lustigen, durchgeknallten Figuren. Wir müssen nur ans Dschungelbuch denken. Da hat doch Baloo mit seinem Probier's mal mit Gemütlichkeit die Filmgeschichte geschrieben. Und Dory war das bei Findet Nemo eben mit ihrem, ja, die hat ja Probleme mit ihrem Kurzzeitgedächtnis. Und ich würde auch immer mal gerne sagen, wenn ich ein Aquarium hätte, würde ich mir auch immer so ein Fischchen zulegen. Dann hätte ich eben eine Seelenverwandte zu Hause, weil wenn ich rausgehe, suche ich auch immer mein Handy, meinen Schlüssel, dann könnten wir uns austauschen. So sind eben diese Probleme, hätte ich dann schön im Aquarium. Und ich finde es einfach schön, dass sie jetzt dieses Fischchen eben die eigene Geschichte bekommt, weil die so unorthodox ist und dass sie jetzt eben auch ihre Eltern eben suchen darf und dass sie sich überhaupt an ihre Eltern erinnert. Also sie hat dann immer so überraschende Erinnerungsblitze und dann weiß sie vielleicht, wo sie hin muss. Und natürlich helfen Nemo und Papa auch dabei. Aber warum heißt der Film eigentlich Findet Dory? Die ist ja im Gegenteil unterwegs, um ihre Eltern zu suchen. Also. Naja, es geht ja bei Pixar, was ja mittlerweile auch zu Walt Disney gehört, schon immer so um Familienfindung und auch um Identitätssuche und so weiter. Und das hört sich jetzt so pädagogisch an, aber das ist eigentlich gar nicht so erzählt. Weil das Schöne ist, die Spur führt dann in ein Institut für Meeresbiologie und das ist eigentlich so eine Art Fischkrankenhaus. Also da sind Fische, die wie Dory auch vielleicht so eine kleine Macke haben. Also da gibt es zum Beispiel einen Walhai, der ist kurzsichtig und der schwimmt dann eben immer gegen das Glas. Oder es gibt zwei Seelöwen, die eigentlich nur den ganzen Tag faulenzen wollen. Und einen Feind braucht es hier gar nicht, weil Dory muss einfach auch über Land zu ihren Eltern kommen. Da sind dann schon die Action-Einlagen und das ist dann ganz lustig. Da gibt es eine Krake, die ihr immer hilft, hängt. Der ist ganz cool, der kann sich so verwandeln, mal so eine Blumenvase und sonst was. Und der hat da einen Kinderwagen und dann ist dann Dory in einer kleinen Babyflasche drin. Also der Film ist einfach so richtig schön anzuschauen, netter Familienspaß. Und man merkt aber einfach, dass in den 13 Jahren sich die Technik auch noch mal so weiterentwickelt hat. Also ich hätte manchmal auch einfach gerne so ein Bild vom Ozean angehalten, gerade wenn es so in die Tiefe geht. Das ist dann schon so ein faszinierendes, tiefes Blau und da hätte ich mich einfach gerne auch noch mal länger umgeschaut. Es sind ja auch tolle Synchronsprecherinnen. Gerade in dem Ausschnitt haben wir Anke Engel gehört. Die hat man sofort erkannt. Wer macht noch mit? Christian Damitz, der hat damals auch schon mitgemacht. Und sonst sind es eigentlich weniger bekannte Leute. Aber Anke Engelke macht das schon super, weil im Original macht das ja Ellen DeGeneres, die ja auch eine Showmasterin ist. Und die beiden vereint eben auch wirklich so einen Witz, so eine Schlagfertigkeit. Deshalb glaubt man eben auch dieser Stimme eben auf Anhieb. Also ein schöner Familienfilm, der erste, den wir heute vorstellen und der jetzt in die Kinos kommt. Und der zweite ist von einem Mann, dessen Filme ich sehr gerne gesehen habe, François Ozon. Da waren immer wunderbare Diven dabei, 8 Frauen, das Schmuckstück oder Swimmingpool. Und es wurde auch verdammt gerne gesungen da drin. Was haben wir jetzt für einen Film? Der heißt Franz. Ja, es ist ein Film, der spielt im Ersten Weltkrieg oder kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Es geht um eine junge Witwe namens Anna, die eben ihren Mann im Ersten Weltkrieg verloren hat. Und jetzt könnte man sagen, das erzählt François Ozon wieder als Melodram. Geht das denn überhaupt zusammen? Aber wenn man sich so in der Geschichte vom Melodrama umschaut, geht es einmal immer um Lieben, die nicht gelebt werden können und die ja häufig politisch aufgeladen waren. Also in den 50er Jahren in den USA eben waren es Rassen-Klassenunterschiede. Hier ist es der erste Weltkrieg und wir sehen eben diese junge Frau, die jeden Tag zu diesem Grab geht und dann taucht auf einmal ein junger Franzose auf, der sagt, dass er ein Freund von ihrem verstorbenen Mann war, dass sie eine gemeinsame Zeit in Paris Paris hatten und auf einmal Franz, den sie ja eigentlich auch kaum gekannt hat, ist so die Projektionsfläche in diesem Film. Und über die Erinnerung dieses Mannes kommt sie dem Verstorbenen näher. Gleichzeitig muss der Mann ihr dann aber was beichten, was nochmal so eine melodramatische Wendung nimmt. Und diese Beichte wird sie aber ihren Schwiegereltern wiederum nie erzählen, weil das dann eine Katastrophe wäre. Also der Film ist eigentlich sehr geradlinig erzählt, aber trotzdem völlig verschachtelt. Das sind viele persönliche, dann aber auch wieder politische Projektionsflächen, weil es geht eben auch um den Hass der Deutschen gegen diesen jungen Franzosen. Und dieser Hass lenkt ja, ist ja auch so was Verdrängendes, weil die Deutschen setzen sich zu dieser Zeit eben nicht mit der eigenen Schuld auseinander, eben ihre Söhne in den Krieg geschickt zu haben. Also auch so eine große politische Ebene wird in diesem kleinen Melodrama, in dieser persönlichen Geschichte immer verhandelt. Nun hat ja für ihre Darstellung der jungen Witwe Paula Wehr die Hauptdarstellerin in Venedig den Preis bekommen als beste Nachwuchsdarstellerin. Hat sie es verdient? Ja, ich kann nur sagen, das ist wirklich beeindruckend, wie sie mit ganz minimalen Mitteln einfach eben immer das innere Drama mitspielt. Und der Film ist ja auch in Schwarz-Weiß fotografiert, so wie Michael Hanekes Film Das weiße Band. Die spielen ja auch so zur selben Zeit. Und das Interessante, das ist natürlich eine Stilisierung, aber die führt nicht zu einer Distanz, sondern es ist gerade das Schwarz-Weiß, das diese Gefühle von Paula eben einfach nochmal in so einen historischen Rahmen einbettet. Also das ist wirklich sehr interessant gelöst. Danke. Engelke wollte ich jetzt sagen. Anke Lewicke, unsere Filmkritikerin. Aber Anke Engelke war ja auch die Synchronsprecherin des Filmes Findet Dory. Findet Dory, also der eine Film aus dem Hause Pixar, jetzt in den Kinos, und Franz von François Ozon, beide Streifen also ab heute zu sehen, wenn Sie ins Kino gehen wollen. 8:24 Uhr wird es gleich, 6 Minuten vor 8:30 Uhr. Und das ist Marvin Gaye.